1. A forderte mihauf, die vorliegen Schriftrol zu essen und anschließend zum Haus Israel zu gehen, ihnen die gottliche Botschaft zu verkünden. 2. Daraufhin öffnet ich meinen Mund, und reichte mir die Roll, damit ich sie verzehren konnte. 3. Weis mihin, meinen Körper mit dieser übergebenen Roll zu füllen, woraufhin ich sie ass und sie in meinem Mund so sus wie Honig schmeckte. 4. Danek befahle mir, mich unversuglich zum Haus Israel zu begeben und ihnen ausschließlich sein Wort zu übermitteln. 5. Betonte, dass ich nicht zu einem Volk mit einer fremden oder unverständlichen Sprache gesandt Wort, sondern direkt zum Haus Israel. 6. Mein Auftrag galt nicht weilen fremden Volken, deren Sprache mir unbekannt wäre, obwohl dies vielleicht eher auf mich gehört hatten als mein eigenes Volk. 7. Das Haus Israel jedoch Word sich weigern, auf dich zu hören, dasie bereits mein Wörter blennen und ein unnichtgiebig so ist das in ich Haltung eingenommen haben. 8. Dem in Gegen zu worken, Word ich den auftreten ebenso entschlossen und den Stern ebenso hart machen wie die Eier. 9. Ich verlehe dir ein Standhaftigkeit, die harter als Diamant oder Fels ist, damit du dich vor diesem widerspenstigen Volk weder furchtest noch erschrickst. 10. Weiterhin forderte mich auf, alwert, die und mich rich ten Word, aufmerksam anzuhören und sie tief in meinem Hasen zu bewahren. 11. Ich sollte mich zu den verbannten Minds Volks begeben und ihnen die Botschaft des Herrn Jahwe verkünden, ungeachtet it dessen, ab sie zuhören oder sie ignorieren. 12. Plötzlich hob mich der Geist Emper, und ich hort hinter mir eingewaltiges Jettos, waren sich die Herrlichkeit Jahwe's von ihrem Ort erhob. 13. Es war das Rauschen der Flügel der Lebusen, die einander beruhten, kombiniert mit dem Rollen der Räder und einem lauten, adbebenartigen Geräusch. 14. Warend mich der Geist fortführt, empfand ich ein tief in ihr Erregung und Bitterkeit, warend die Hand Jahwe's mit großer Macht auf mir lastet. 15. So erregt ich die Exilierten in Tel Aviv am Flaskebar und blieb dort 7 Tage lang volligoschattet inmitten der Gemeinschaft sitzen. 16. Nachablauf dieser 7 Tage erging ernüt das Wort Jahwe's und mir meinen weiteren Auftrag zu erlauten. 17. Erklart, dass mich zum Wachter für das Haus Israel bestellt habe, weshalb ich geht Warnung, die ich von ihm hohe, an sie weitergeben muss. 18. Wenn ich einem Gottlosen den Tod ankündige und du ihn nicht warnst, damit sein Leben rettet, Word zwar für sein should sterben, aber ich Word dich für seinen Tod während wörtlich machen. 19. Falls du den Gottlosen jedoch gewarntest und denek nicht von seinem Unrechter blast, werde aufgrund seiner Sünden sterben, waren du den eigenen Seel gerettetest. 20. Wenn ein gerechter sein Rechtschaffenheit aufgibt und ich in Strauchung lasse, werde sterben, sofern du ihn nicht gewarntest, sein früheren Guten Taten zahlen dann nicht mehr, und ich vor der Rechenschaft von dir 21. As du den gerechten jedoch erfolgreich darver gewarnt, zu sundigen, word am leben bleiben und du es dirch dein warnung dein eigen verantwortung erfüllt. 22. Dort kam die Hand Jahwe's ernüt über mich, und befahl mir, in die Ebene hinauszugehen, wo persönlich mit mir sprechen wollte. 23. Ich folgte dieser Anweisung, und als ich in der Ebene die Herrlichkeit Jahwe's sah, die der Erscheinung am Flaskebar glich, warf ich mich erfürchtig zu Boden. 24. Dann erfüllt mich der Geist, stellte mich wieder auf mein Fass und weis mich in mein Haus zurück zu sehen und mich dort einzuschließen. 25. Er prophezeit mir, dass man mich mit stricken bin den Word, so dass mein Bewegungsfreiheit eingeschränkt wäre und ich nicht mehr unter das Volk gehen konnte. 26. Zu dem Word ich den Zungen Gorman hafen lassen, damit du verstumst und dieses widerspenstige Volk nicht mehr zu rechtweisen kannst. 27. Erst wenn ich wieder zu dir sprech, Word ich deinen Mund offnen, damit du ihnen mein Botschaft verkündest, wer dann horen will, Word horen, und wer sich waget, Word es lassen.